da da e non sull'anima. Ihr hört Love Songs auf Byte FM mit mir, Abba Cthulhu, und heute nur mit italienischen Liedern zum Start der Sommerferien oder mitten im Sommerloch, je nachdem, was euch mehr die Seele rausbrennt. Und zu Beginn Paolo Conte mit Gli Impermeabili, und natürlich zum Einstimmen erzählt Paolo Conte natürlich uns beiseite nehmend, dass er etwas uns erzählen möchte, was aber vielleicht doch abprallt wie auf einem Regenmantel. Und wir kommen jetzt direkt zum nächsten Lied von Mina Zitavuota. Verzeiht mir bitte die italienische Aussprache. Ich bin nicht so geübt. Ich spreche das auch nur alle Jubeljahre mal im Urlaub und das auch eher schlecht als recht. Und in diesem Lied, was wir hören werden, geht es um eine Stadt, eine einsame Stadt, aber nicht, weil sie leer ist, sondern weil es vielleicht in uns eine gewisse Leere gibt, die nicht ausgefüllt werden kann. Das Debütlied damals von der großen italienischen Sängerin Mina. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Perché tu mi parli parli in modo strano, strano, strano, che non riconosco, che non ho sentito, forse tu non sei, non sei Mario stasera, non sei più tu, perché io ricordo la tua voce dolce, dolce, che non assomiglia, che non assomiglia più a quella voce che sto ascoltando, ma che non va, va, che proprio non mi va, va, va, che proprio non mi va, va, va, che proprio non mi va. Von Tony Renis hier bei Love Songs mit italienischen Liedern, italienischsprachigen Liedern, meistens aus der Vergangenheit, aber erwärmend im Herzen auch in der Gegenwart. Ein Lied, was ihr gerade gehört habt, über, ich nenne es mal Rollenspiele, in dem Sinne, dass man vielleicht einfach nur mal an sich in dem Moment denken sollte, egal welche Rollen man spielt. Hauptsache Zweisamkeit und ja, wenn Zweisamkeit existiert, existiert auch die Einsamkeit, laut Mattia Bazar. Und in ihrem Lied Solo 2, da singt sie darüber, dass es doch schön wäre, die Banalitäten, die langweiligen Sachen, egal was, sei es auch nur Muttermale auf der Haut der anderen Person zu zählen, einfach gemeinsam zu genießen. Mattia Bazar mit Solo 2. Sono tu, fuori a cena, sai, non è stato un vano mai, solo tu. FM. Lucio Battisti mit Amore Mio di Provincia. Ein Lied aus einer Zeit, in der die Supernasen noch als relevant galten, zumindest man in einer selben Zeit existiert hat, in der Italo-Hype vor allem über Süddeutschland und Österreich immer weiter nach Deutschland schwappte. Wir reden von dem Jahr 1980 und darüber singt Lucio Battisti, also nicht über das Jahr 1980, sondern den Schmerz, den natürlich die Liebe mit sich bringen kann und dass es das Hirn weich machen könnte, ja, indem man es einfach nicht erträgt, die Leidenschaft, die einen zerkocht. Und ich komme zu einer meiner Lieblingsmusikerin von vor einigen Jahren davor, meistens in den 60ern und 70ern, die Lieder gespielt worden von ihr, Ornella Vanoni mit Dettagli. Und dieses Lied ist ein Lied über das Vergessen und dass man eigentlich nicht so leicht vergessen kann. Ja, sogar wenn man nicht vergessen kann, man eigentlich selber schuld sei, wenn man dann eine gewisse Sehnsucht, Schmerzen oder was auch immer spürt. Aber nichtsdestotrotz, ich mag eigentlich dieses Lied viel mehr wegen der Musikerin und ihrer Stimme, aber auch der Komposition Ornella Vanoni mit Dettagli. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella tua via e ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo sono ritagli di dettagli, se no perché ti sta immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto, mi sembra matta. Credo che ti voglia così tanto bene, errori di grammatica lei non ne fa, e senza errori non si ha mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, fallo tacendo. Perché se dice a un'altra il nome mio, ti stai sbagliando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è. Sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente. A furia di dettagli stai cambiando e già si sente. La piccola scintilla fa il grande incendio. L'amore tuo non può morire così. Se tu hai bisogno di qualcosa, io sono qui. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non vuoi capire. Byte FM. basta un altro inventario. Smonto la baracca e via. Cambio zona itinerario. Il mio indirizzo è la follia. C'è un infelice ovunque vai. Voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte. Il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte. Quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi. Seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi. Guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. Mi vendo un'altra identità. Ti do quello che il mondo. Ma il circo vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco. Io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi. Guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai. Quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e a buon prezzo si fa. No, no. Mi vendo. Mi vendo la grinta che non hai. In cambio del tuo inferno. Quello che il mondo distratto non ti dà. Das ist Mi Vendo von Renato Zero, einer der Leadsänger der Band Zerophobia, mit einer bis dato, bis dieses Lied rausgekommen ist, eigentlich sehr erfolglosen Karriere, wurde dann später ein Hit, als 1976 mit der Reformation des italienischen Radios immer mehr Privatstationen dann kamen und auch dieses Lied dann auf einmal ein Überraschungshit geworden ist. Mi Vendo, auch ein selbstironisches Lied von Renato Zero, das heißt so viel wie ich verkaufe mich selber, in der Verzweiflung, dass die Karriere eigentlich bis dahin nur Müll gewesen ist und die Verzweiflung, sich für ein Apfel und ein Ei auf den Markt zu bringen. Das ist irgendwie auch vergleichbar mit dem Liebesleben, das wir manchmal führen, wenn gerade nichts in Land zu sein scheint. Ihr hört Love Songs auf Byte FM mit italienischen Klassikern und Was wir eben gehört haben, war aus dem Jahr 77 und das nächste Lied, was wir hören werden, ist von 79 von Adriano Celentano. Und nein, es ist nicht das Lied Azzurro, das ist rauf und runter genudelt, aber ein verdammt gutes Lied. Nein, Adriano Celentano hat natürlich auch andere Lieder gemacht, wie das Lied Solo. Und dieses Lied ist vor allem bedeutsam in der Karriere von Adriano Celentano, weil er da seine Kollaboration mit seinem Songwriter Toto Cutugno und Cristiano Minellono angefangen hat. Und dieses Lied, ein Love-Song der damaligen Zeit, ist eigentlich ein getarnter politosozialer Song, der irgendwo heute auch noch relevant ist über, ja, wie soll ich sagen, die Zeit einer gewaltvollen und unsicheren Umwelt. Ihr hört Adriano Celentano mit seinem trojanischen Love-Song Soli. È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due. Briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. Coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu. FM. forse in Africa chi importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. Ancora tu dimmi quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso ed io ho sete ancora. Daniele mit Quando. Ich würde sagen, eine italienische Version eines arabesken Songs, wobei ich würde nicht sagen, dass es ein Coversong ist, aber es bedient sich den Elementen des Arabesk in dem Sinne, dass sehr viel gejammert, geheult, unerwiderte Liebe ausgedrückt wird, dass man einfach nicht zum Stich kommt. Um es mal ein bisschen inkorrekt, schief, aber prägnant zusammenzufassen, Pino Daniele mit Quando. Ihr hört Love Songs auf beide Fan mit italienischen Liedern und ein Gegenentwurf zu dem Lied, zu der unerwiderten Liebe, ist die Vorfreude, wieder von Lucio Battiste, den wir heute schon mal gehört haben, Innocenti Evasioni, ein Lied über die Vorfreude, dass es heute Abend passieren könnte. Sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso ingenuo e profumo, il giradischi, le luci rosse, poi Champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai? Sai, non potrei, non aspettavo, ti giuro, nessuno. Strana atmosfera, ma cosa dici, mia cara? Non sono prove, no, no. Un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Siediti qui accanto, animo mio, ed abbandona la tua gelosia se puoi. Combinazione a un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo, un amico, e chi lo sa, non alzarti, chiunque sia si stancherà. Amore, come sei bella, amore. Ho ancora un brivido in cuore. Tra la gente esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, no. Und schon wieder heute bei Love Songs Ornella Vanoni. Ich habe eine Schwäche für diese Frau. Ich liebe die Tracks dieser Frau, dieser Gesang, aber auch das Arrangement, was dahinter immer steckt. Das Lied, was wir gehört haben, L'Appuntamento, um mal ein paar Ecken gedacht, ein Lied darüber, dass der Sommer kein Sommer ist, wenn die Liebe nicht da ist, sondern einfach nur ein immerwährender Regen, ein immerwährender Winter sein kann. Ihr hört Love Songs auf BeideFM. Und das nächste Lied, das ist ein bisschen älter, Ornella Vanoni, was wir gerade gehört haben, aus den 70ern. Das Lied, was wir hören werden, aus den 60ern. Patti Pravo mit Ragazzo Triste. Ich würde frei übersetzen, der traurige Junge oder der einsame Junge, wie ihr es interpretieren wollt, führt beides zum ähnlichen Thema. Und so hört sich das Lied an. Come me, ah, ah. Und das war's mit Love Songs für heute, für diese Woche mit italienischen Liedern im Sommerloch. Das Sommerloch geht natürlich in der übernächsten Woche wieder weiter. Das war Teil 2. Eigentlich hatte sich ja auch noch die Moderatorin, meine liebe Kollegin Christa Herdering, noch ein Lied gewünscht gehabt. Ich bin aber nicht dazu gekommen, es hier unterzubringen. Sie hat es quasi nach Redaktionsschluss eingebracht. Das heißt, nächste Woche als erstes Lied spiele ich das Lied, was Christa Herdering sich gewünscht hat. Aber ich sag nicht, was es ist. Und natürlich zum Abschluss ein letztes italienischsprachiges Lied für heute. Lucio Battisti, heute schon zweimal vorgekommen. Prendia così. Und ich sage tschüss, arrivederci, bis in 2 Wochen. Che conosci anche tu. c'è l'esigenza di sfuggirsi.